Washington Crossing the Delaware. Von dem berühmtesten Werk Leutzes, dem Historiengemälde Washington Crossing the Delaware, besitzt das Museum im Prediger diesen Stahlstich. Er war ein Geschenk Leutzes an seinen Gemünderfreund Julius Erhard. Leutze verschenkte gerne Stahlstiche und Fotografien seiner großen Historiengemälde an Freunde und Bekannte. Diese neuen Vervielfältigungstechniken für Zeitungen, Illustrierte und Bücher erhöhten wesentlich den Bekanntheitsgrad der Gemälde und machten die Arbeit Leutzes dadurch berühmter. Washington Crossing the Delaware. Leutze malte das originale monumentale Historiengemälde in den Jahren 1850 und 1851 in seinem Atelier in Düsseldorf. Es ist fast 4x6 Meter groß. Heute hängt es im Metropolitan Museum of Art in New York und ist das bekannteste Bild in den Vereinigten Staaten. Man kann sagen, es ist zum Symbol für den amerikanischen Freiheitskampf um die Unabhängigkeit von England geworden und zeigt, wie George Washington an Weihnachten 1776 mit seiner Truppe den vereisten Delaware überquert, bevor er danach die überraschten Söldner der britischen Kolonialarmee in der Schlacht von Trenton schlägt. Ein amerikanischer Gründungsmythos.